Willst du drei Sachen was sagen? Erstens Dschihadismus, Islamismus, diese Islamdebatte. Im zweiten Teil dann AfD und konformistische Rebellion. Und im dritten Teil dann was tun. Dschihadismus und Islamdebatte. Zunächst zur Begriffsklärung. Islamismus verwende ich im Sinne von extrem reaktionäre und patriarchale, buchstabengetreue Interpretation des Islam mit dem Anspruch der Herrschaft über alle Lebensbereiche. Dschihadismus, Dschihad, arabisch, Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz, einige übersetzen es auch mit Krieg. Ich verwende den Begriff Dschihadismus im Sinne von heiliger Krieg des islamischen Fundamentalismus gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Diesen Dschihadismus kennen wir seit längerem. Es gibt Frühformen seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber seit Ende des 20. Jahrhunderts registrieren wir eine explosive Zunahme. Al-Qaida, IS, Hisbollah, Hamas, Boko Haram, Al-Shabaab. Man kann sich die Namen gar nicht mehr merken, buchstäblich. Manchmal jede Woche neuer Name. Ich habe hier den Iran besonders hervorgehoben, weil die Revolutionsgarden, die wirklichen Herrscher im iranischen Gottesstaat, die mit Abstand mächtigste und gefährlichste terroristische Gruppe sind. Aber wir sehen hier schon, Dschihadismus ist ein Phänomen der Moderne. Das heißt, wenn wir über Dschihadismus reden wollen, müssen wir über diese Moderne reden. Und zwar über die zerrissene kapitalistische Moderne. Und im Folgenden rede ich jetzt erstmal überhaupt nicht über den Islam oder die Araber, sondern ich rede über Europa, ich rede über die kapitalistische Moderne, die sich in einigen Regionen Westeuropas entwickelt hat. Die bringt Freiheit und Gleichheit auf der einen Seite im Vergleich zur früheren Gesellschaft, sie bringt aber auch neue Formen von Inhumanität und Krise. Sie bringt Befreiung aus Clanherrschaft und persönlicher Abhängigkeit und gleichzeitig die Unterwerfung unter eine völlig neue Form von Herrschaft, unter eine abstrakte Form von Herrschaft, nämlich unter die Herrschaft des Marktes, der sich alle zu unterwerfen haben. Anspruch und Realpolitik gehen oft weit auseinander und man kann durchaus in vieler Hinsicht von den Versprechen und den Verbrechen des Westens reden. Und diese Entwicklung, und ich rede immer noch von Europa, diese Entwicklung trifft nun auf scheinbar intakte vormoderne Strukturen personeller Herrschaft. Das war doch jahrhundertelang alles klar, die Welt war doch geordnet, es gab oben und unten, die Kirche hatte ihren Platz, irgendwo ganz oben war der liebe Gott und ich hatte meinen Platz und wenn mein Vater Schuster war, dann war klar, dass ich auch Schuster werde und meine Kinder werden auch Schuster. Die Welt war irgendwie in Ordnung und jetzt kommt alles durcheinander. Diese Moderne wirft alles durcheinander und das ist schwer zu verarbeiten. Was passiert da auf einmal? Was passiert mit mir? Welchen Halt habe ich denn noch? Warum rutscht mir der Boden weg? Und vor allem die Frage, wer ist eigentlich daran schuld, dass das alles so passiert? Diese Welt, die so lange so festgefügt zu sein schien. Und deswegen gehört es zwangsläufig zu dieser kapitalistischen Moderne hinzu, dass sie wahnhaft ideologisch verarbeitet wird. Krisenbewältigung findet in Identitätsstiftung und im Ressortiment statt. Wer bin ich noch in dieser Welt und wer ist daran schuld, dass diese Welt sich so entwickelt? Und dieses anti-westliche, anti-moderne Ressortiment, das sich, ich betone noch einmal, historisch dort zum ersten Mal entwickelt hat, wo sich der Kapitalismus zum ersten Mal entwickelt hat, nämlich in Europa. Dieses Ressortiment, wenn wir das mal anschauen, gegen was richtet sich das so? Gegen die Zersetzung der Moral, gegen Materialismus, im Sinne von, es geht ja nur noch ums Geld, gegen sexuelle Befreiung, gegen Homosexualität, Emanzipation der Frau, Säkularität, Blasphemie, also die sogenannte Gotteslästerung, ganz schlimm, Atheismus, Individualität, Zerstörung der Gemeinschaft, Zerfall der Familie und eben in der Zuspitzung wird die Frage, irgendwer muss daran schuld sein, damit beantwortet, die Juden sind an all dem schuld. Und diese Entwicklung, die wir historisch erstmals in Europa hatten, mit dem aufkommenden Kapitalismus, die findet anderswo in der Welt auch statt und das finden wir, die gleiche Denke finden wir im Prinzip auch im islamistischen Antisemitismus. Hier eine Kundgebung von Islamisten. Man sieht hier genau diese Gedankengänge. Diese Kinder müssen hier Schilder hochhalten. Zionisten vernichten Anstand und Moral in der Gesellschaft. Zionisten ist das Wort für Juden. Und Schluss mit dem Raubtierkapitalismus. Wir sehen hier richtig das antimoderne, antiwestliche Ressentiment. In der islamischen Welt haben diese Protokollen der Weisen von Zion eine Massenauflage, werden zum Teil nicht nur an Schulen, sondern sogar an Universitäten gelehrt, also ernsthaft, als ernstzunehmendes wissenschaftliches Material. Das ist eine schon lange eigentlich entlarvt als eine Fälschung des zaristischen Geheimdienstes im alten vorrevolutionären Russland. Das ist also, da die Behauptung ist, das seien geheime Protokolle von Juden entdeckt worden, die sich verschwören, um die Herrschaft in der Welt zu übernehmen. Und diese Verschwörung gipfelt immer darin, dass diese Juden nun die Herren des Geldes seien und qua ihrer Macht über das Geld wollen sie die ganze Welt in die Krise stürzen, um dann die Macht zu übernehmen. Zitat, Protokolle der Weisen von Zion. Durch alle diese unterirdischen geheimen Mittel, die uns, also uns Juden, die wir uns hier verschwören, zugänglich sind und mit Hilfe des Geldes, das ganz in unseren Händen ist, werden wir eine allgemeine Wirtschaftskrise verursachen. Dabei werden wir ganze Arbeitermassen auf die Straße werfen, gleichzeitig in allen Staaten Europas. Das wird in der großen Teilen der islamischen Welt an Schulen und Universitäten als Wahrheit gelehrt. Es ist kein Wunder, dass dieser islamistische Antisemitismus sehr weit verbreitet ist und auch sehr üble und sehr gewalttätige Erscheinungsformen hat. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Bild, das vor einiger Zeit durch die Medien ging. Ein Kippa-Träger in Berlin wird offen angegriffen mit Beschimpfungen und mit dem Gürtel geschlagen. Ich lasse es bei dem einen Bild, wir kennen noch andere. Und wenn wir uns mal ansehen, wogegen sich dieser Islamismus, dieses islamistische Weltbild eigentlich richtet, was ihn auszeichnet, dann können wir feststellen, wir sehen da ein patriarchales Familienbild, eine ausgeprägte Homophobie und Frauenfeindlichkeit, antiwestlich, antisemitisch, ein Kult um die Gemeinschaft, eine verbindliche Leitkultur, der sich alle zu unterwerfen haben, Hass auf Intellektuelle, ein Verschwörungsweltbild, die Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender, oberflächlicher Pseudo-Antikapitalismus und die Rekrutierung verrohter Gewalttäter. Und wenn wir uns das alles mal so auf der Zunge zergehen lassen, dann kommt uns das ein bisschen bekannt vor. Ja, das alles hat große Schnittmengen zum Faschismus. Das kann man nicht leugnen. Etwas näher zu dieser Islamdebatte, die ja nun schon lange tobt und die auch in Teilen problematisch ist. Zwei Zitate aus dem Koran. Erstes Zitat, es soll kein Zwang sein im Glauben, Sure 2. Zweites Zitat, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet, Sure 9. Es gehört, sagen wir mal, schon ziemlich viel Mut dazu, zu behaupten, dass eine dieser beiden Zitate nichts mit dem Islam zu tun habe. Also ganz offensichtlich haben beide mit dem Islam zu tun. Und ganz offensichtlich geht es Anhängerinnen des Islam zunächst mal ganz genauso wie Anhängerinnen aller anderen Religionen. Sie sind in der Lage, ihre heiligen Schriften völlig unterschiedlich zu interpretieren. Völlig unterschiedlich gegensätzlich zu interpretieren. Insofern ist die Aussage, dass es den Islam nicht gibt, erstmal richtig. Also nicht jede Muslima, nicht jeder Muslim muss die eine Islaminterpretation haben. Insofern ist diese Aussage richtig. Wir müssen nur auch zur Kenntnis nehmen, dass diese im Prinzip richtige Aussage, den Islam gibt es nicht, auch zu einem Sprechverbot über den Islam werden kann. Und das ist es zum Teil auch geworden in den letzten Jahren, insbesondere im linken und linksliberalen Milieu. Ich schlage dazu folgenden Test vor. Sagt unter linken oder in linksliberalem Milieu diesen Satz, der Islam ist intolerant. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man ganz schnell den Satz zu hören kriegen, aber stopp, den Islam gibt es nicht. Okay. Dann sagt bitte in dem gleichen Milieu den Satz, der Islam ist tolerant. Mit sehr viel geringerer Wahrscheinlichkeit werdet ihr die Antwort erhalten, ja, aber den Islam gibt es nicht. Das deutet darauf hin, auf ein folgenschweres Versäumnis der Linken, ja, das eigentlich schon jahrzehntelang, das es jahrzehntelang schon gibt, nämlich Religion ist sakrosankt geworden, nicht kritisierbar geworden. Die Linke hatte mal in früheren Zeiten eine wesentlich entwickeltere Religionskritik und die ist bei weitem nicht mehr so entwickelt. Aus der Angst heraus, man sei Rassistin, wenn man die Religion kritisiert. Und das ist ein großes Problem, das der Linken bis heute anheftet, eine große Schwäche der Linken, und in eine Lücke, die die Linken hinterlassen haben, in die Rechten auch reinstoßen. Ich empfehle zu diesem Thema sehr Sama Mani, Psychoanalytiker, Schriftsteller aus Wien, der auch sehr gute, wie ich meine, Vorträge macht. Und sein sehr lesenswertes Büchlein, Respektverweigerung, mit dem wunderbaren Untertitel, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht. Zu so ein paar Standardsätzen, die in dieser Islamdebatte immer wieder fallen. Ein Satz, ja, dschihadistischer Terror hat nichts mit dem Islam zu tun. Das wäre zu hinterfragen. Ist dem wirklich so? Also der Dschihadismus entsteht ja nun mal nicht in den Elendsgebieten von Rio de Janeiro oder im Kongo oder irgendwann. Der Dschihadismus entsteht eben in islamisch geprägten Communities. Und von daher liegt es auf der Hand, dass dschihadistischer Terror natürlich mit dem Islam zu tun hat. Kommt aber sofort das nächste Problem, weil dieser Satz, dschihadistischer Terror hat mit dem Islam zu tun, wird oft auch ausgesprochen oder unausgesprochen so verstanden, als habe dschihadistischer Terror nur mit dem Islam zu tun. Und dann wird es wieder problematisch. Dschihadistischer Terror hat auch mit dem Islam zu tun, aber nicht nur mit dem Islam. Warum zogen 1970 eigentlich keine dschihadistischen Mordkommandos durch Bagdad, Mumbai, Paris und Brüssel? Islam war damals doch auch schon. Ja, es gab auch damals schon und vorher noch Dschihadismus, aber in dem Sinne dschihadistische Terroranschläge, wie wir sie heute kennen, nicht. Wenn also der Islam an allem schuld wäre, ist nicht erklärbar, warum es heute so ist. Hat mit dem Islam zu tun, reicht als Erklärung ganz offensichtlich nicht aus. Dschihadismus und Islamismus haben mit dem Islam zu tun, und mit der kapitalistischen Moderne. Dschihadistinnen sind geprägt durch den Islam und durch die westliche Gesellschaft. Das reaktionär-religiöse Umfeld verweist auf den Zusammenhang mit dem Islam und die wachsende Zahl von Konvertiten, die das alles attraktiv finden, verweist auf die Attraktivität des religiösen Fundamentalismus für westlich geprägte Menschen. Ein weiterer Standardsatz in dieser Debatte geht so: Ja, man kann doch nicht trennen zwischen Islam und Islamismus. Das ist auch so ein Satz, der kommt sehr bestimmt daher, wo man denkt, stimmt, ja, ist ja nicht weiter zu diskutieren. Nur der ist auch ganz verschieden zu interpretieren. Ist damit die Binsenweisheit gemeint? Ja klar, dann stimmt das auf jeden Fall. Man kann auch nicht trennen zwischen Christentum und Evangelikalen. Evangelikale sind auch Christen. Kann man nicht sagen, das war völlig anders als das Christentum. Also ist diese Binsenweisheit damit gemeint? Oder ist mit diesem Satz gemeint, Islam und Islamismus sind dasselbe? Das ist nämlich was ganz anderes. Diese zwei Sätze, die hier stehen, unterscheiden sich sehr fundamental. Der erste Satz: Unter Musliminnen sind konservative, orthodoxe, patriarchale und reaktionäre Strömungen und Interpretationen weit verbreitet. Und der zweite Satz: Unter Musliminnen sind aufgeklärtere und emanzipiertere Strömungen und Interpretationen prinzipiell unmöglich. Der erste Satz, das ist eine Tatsachenbeschreibung. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist weit verbreitet unter Musliminnen. Der zweite Satz ist eine Essentialisierung, der heißt, Musliminnen und Muslime können überhaupt nicht anders sein. Sie können überhaupt nicht aufgeklärteren und emanzipierteren Strömungen anhängen. Wir sehen also, wie man in einem Satz die unterschiedlichsten Dinge verstehen kann. Ein Satz, der einem auch häufig begegnet in dieser Debatte, das ist der: Ja, Antisemitismus, das ist doch irgendwie eigentlich von gestern, das ist doch gar nicht mehr so das Problem. Heute sind doch die Muslime die neuen Juden. Und das ist, mit Verlaub gesagt, Unfug. Das ist absoluter Unfug. Wer sowas von sich gibt, der belegt zunächst mal, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was Antisemitismus ist. Niemand unterstellt den Muslimen, dass sie das Geld beherrschen, dass sie mittels ihrer Macht über das Geld, obwohl sie doch so wenige sind, die ganze Welt unter die Knute zwingen wollen. Das ist absurd. Wer sagt, die Muslime sind die neuen Juden, hat keine Bohne davon verstanden, was Antisemitismus eigentlich ist. In dem Zusammenhang ist ein Begriff leider sehr weit verbreitet und schon sehr etabliert, vor dem ich nur warnen kann. Das ist der Begriff der Islamophobie. Was ist damit gemeint? Ich bin kein Psychiater, ich kann keinen Vortrag über Phobie halten. Aber im Alltagsgebrauch gilt ein Phobiker als einer, naja, der hat ein bisschen, also der ist ein bisschen krank. Dass aber Kritik einer Religion eine Krankheit sei, das wollen uns religiöse Fundamentalisten aller Couleur schon immer erzählen. Islamophobie ist ein Kampfbegriff, ein politischer Kampfbegriff, auf den nur eine Linke hereinfallen kann, die Religionskritik schon lange entsorgt hat. Der Begriff Islamophobie wurde politisch wirkmächtig am 8. März 1979. Im Februar kam Khomeini aus Paris zurück aus dem Exil. Die islamische Revolution im Iran entwickelte sich. Am Anfang war das noch nicht ganz klar. Linke haben mit Islamisten zusammengemacht, hatten Hoffnungen. Es war noch nicht ganz klar, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber es wurde schon deutlich, dass die Islamisten mit ihren rigiden Moralvorstellungen, ihrem Gottesstaatsanspruch immer stärker werden. Und am 8. März 1979, Internationaler Frauentag, demonstrieren 30.000 Frauen durch Teheran demonstrativ ohne Kopftuch. Das ist sehr beeindruckend, das kann man heute noch auf YouTube sehen. Es hat französische Untertitel, sehr beeindruckend, diese 20 Minuten zu sehen. Daraufhin erklärt Khomeini diese Frauen für islamophob und beginnt den Terror gegen sie. Sie sind islamophob. Und das beschränkt sich dann nicht nur auf die Frauen, sondern auf sämtliche Regimegegnerinnen. Sie sind islamophob und die islamistischen Herrscher beginnen einen grauenhaften Blutterror gegen alle ihre Gegner. Sehr viele Linke, die iranische Linke, die Illusion hatten, man könne mit Islamisten zusammen eine fortschrittliche Revolution machen, haben das mit ihrem Leben bezahlt. Das ist der Hintergrund der politischen Wirkmächtigkeit des Begriffes Islamophobie. Auf diesen Begriff, ich sage nochmal, kann nur eine Linke hereinfallen, die ihre Religionskritik schon lange entsorgt hat. Islamfeindlichkeit sei doch Rassismus, diese Behauptung passt da auch rein. Ich habe keine neueren Zahlen gefunden, das ist eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von 2007. Die Bundesregierung hat damals mitgeteilt, es leben 3,4 Millionen Muslime in Deutschland. Und dann ist schon interessant, was ist eigentlich ein Muslim? Unter Muslim werden gezählt alle Menschen, die aus einem mehrheitlich muslimischen Land kommen. Da ist schon mal gar nicht berücksichtigt, dass bei weitem nicht jeder Ägypter und nicht jede Iranerin Muslima sein muss. Christlich, atheistisch, Bahai, das geht schon mal unter. Und dann wird doch nochmal differenziert in dieser Antwort der Bundesregierung auf die parlamentarische Anfrage. Von diesen 3,4 Millionen bezeichneten sich dann 2007 18% als religiös, 20% eher indifferent und 62% leben keine religiöse Praxis. Wir sehen also, die Behauptung, Islamfeindlichkeit ist gleich Rassismus, die reduziert Menschen auf ihre Religion. Also diese damals 3,4 Millionen, also sind alles Muslime. Und wenn ich was gegen den Islam sage, dann sage ich was gegen diese 3,4 Millionen Menschen, die doch, wie wir gesehen haben, völlig unterschiedlich aussehen. Völlig unterschiedlich im Verhältnis zum Islam. Diese Aussage ignoriert, dass Menschen sich auch vom Islam abwenden können und schreibt die Zugehörigkeit zum Islam als ethnisches Merkmal fest. Das heißt, letztendlich ist die Aussage, Islamfeindlichkeit sei Rassismus, selbst rassistisch. Sie schreibt die Zugehörigkeit zu einer Religion oder auch die unterstellte Zugehörigkeit zu einer Religion als ethnisches Merkmal fest. Islamkritik in aller Munde. Ja klar, Kritik ja, solange sie wirklich Kritik ist. Also, eines meiner liebsten Zitate von Karl Marx ist das, der wird mal in den 1870er Jahren in so einem Interview gefragt, was ist denn ihr wichtigstes, ihr Lebensmotto sozusagen, dann antwortet er, de omnibus dubitandum est, also an allem ist zu zweifeln. Ja. Kritik, ja, natürlich, Kritik muss sein, Kritik muss rücksichtslos sein gegenüber ihrem Gegenstand, gegenüber ihren Ergebnissen. Kritik muss sein. Nur, wir leben in konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen und deswegen muss man die Frage stellen, ist eigentlich überall, wo Islamkritik draufsteht, auch Islamkritik drin? Oder ist da nicht auch Ressentiment drin? Weil wir haben jetzt mit jeder Menge Moslemhasser zu tun und die sind natürlich allesamt keine Moslemhasser, sondern sie sind allesamt natürlich Islamkritik. Und die sagen, es gibt keinen gemäßigten Islam und es kann keinen geben. Das ist übrigens genau das Gleiche, was die Islamisten auch sagen. Genau das Gleiche. Also aufpassen, Kritik natürlich, aber unter der Überschrift Kritik verbirgt sich oft Ressentiment und eben nicht Kritik. Aber wichtig ist festzuhalten, Religionskritik ist kein westlicher Rassismus. Und in dieser schwierigen Gemengelage, in der oft schwierigen Debatte auch, gibt es so eine Leitschnur, die ganz hilfreich ist. Und das ist die. nicht Religionen sind vor Kritik, sondern Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Und das wird immer wieder verwechselt. Wenn jemand diskriminiert wird, auch wegen seiner Religion diskriminiert wird, dann ist er vor dieser Kritik in Schutz zu nehmen. Und das gilt selbstverständlich auch für Musliminnen und Muslime. Aber das heißt nicht, dass ihre Religion deswegen nicht kritisiert werden darf. Menschen sind zu schützen, Religionen sind nicht vor Kritik zu schützen. Das ist eine ganz gute Leitschnur, die einem ganz gut durch die Wirrnisse dieser Debatte führen kann. Und das zeigt auch die Versäumnisse, die Defizite gerade vieler Linker und Linksliberaler. Es gibt da ein, wie ich finde, mit Recht häufig zitierten Satz, auch von Karl Marx. Der ist deswegen, finde ich, gut, nicht weil er von Karl Marx ist, sondern weil hier der Anspruch an eine wirklich befreite und emanzipierte Gesellschaft wirklich genial zusammengefasst ist. Um was müsste es gehen, wenn wir eine emanzipierte und befreite Gesellschaft haben wollen? Oft betitelt als der marxische kategorische Imperativ. Nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Ich glaube, dieser Satz kann tatsächlich als das Programm der Befreiung dienen. Interessant ist nur, dass dieser Satz meistens nur zur Hälfte zitiert wird, nämlich so, wie er hier steht. Der ganze Satz lautet komplett: Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, sei. Also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Nun geht es überhaupt nicht darum zu sagen, Edge, ich weiß aber besser, was der Karl Marx geschrieben hat, oder um irgendeine Karl Marx-Philologie, sondern es geht darum, dass dieser Satz eigentlich nur im Zusammenhang Sinn macht. Nur Menschen, die sich von der Religion befreit haben, für die der Mensch selbst das höchste Wesen ist, nur solche Menschen werden sich wirklich befreien und emanzipieren können. Deswegen ist die Kritik der Religion nach wie vor der Anfang aller Kritik. Zweiter Teil, AfD und konformistische Rebellion. Dann gibt es auch die Gegenseite zu den Islamisten und die sehen wir hier, nicht auf diesem schönen Bild. Da ist also das wunderbare, helle, leuchtende Christentum und der Teufel Islam und die bekämpfen sich. Das sind die Leute, die hier stehen und meinen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die sollen sich mal nicht so haben, die sind denen nämlich viel, viel ähnlicher, als sie glauben. Schauen wir uns nochmal an, was den Islamismus prägt. Patriarchales Familienbild, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, antiwestlich, antisemitisch, Kult um die Gemeinschaft, eine verbindliche Leitkultur, Hass auf Intellektuelle, ein Verschwörungsweltbild, Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender, oberflächlicher Pseudo-Antikapitalismus, die Rekrutierung verrohter Gewalttäter. Ja, das finden wir 1:1 im Rechtspopulismus auch. 1:1. Die sind sich viel ähnlicher, als sie glauben. Und deswegen trifft auf diesen Rechtspopulismus, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Begriff, ich sage nachher noch ein bisschen mehr, auf diesen Rechtspopulismus trifft genau dasselbe zu wie auf den Islamismus, nämlich wir sehen auch hier große Schnittmengen zum Faschismus. Ahmad Mansur, sehr zu empfehlen, er wurde ja in den letzten Jahren etwas medial auch bekannter. Jener israelische Palästinenser oder Palästinenser-Israeli, der in der Westbank aufwächst, dann in ganz jungen Jahren in die Fänge von Muslimbrüdern gerät, sich daraus aber befreit, in Tel Aviv Psychologie studiert dann als Palästinenser aus Angst vor palästinensischen Terroranschlägen aus Israel auswandert und nun seit Jahren schon in Berlin eine super hervorragende Arbeit unter Migrantinnen macht, besonders unter Migranten macht, gegen Ehrenmorde, Antisemitismus und so weiter. Ahmad Mansur sagt, wir Muslime, wir brauchen eine ernsthafte innerislamische Debatte, wir brauchen ein 1968, wir müssen wie die 68er gegen unsere Väter rebellieren. Sehr sympathisch. Mit solchen Muslimen können AfD und Co. nichts anfangen. Wofür gibt es den meisten Beifall auf dem Parteitag in Stuttgart, wenn Meuthen in den Saal ruft, wir wollen weg vom links-rot-grün versifften 68er Deutschland. Kann man auf YouTube sehen, 2000 Menschen in der Halle springen aus, jubeln, krölen, klatschen, unendlicher Beifall. Wenn diese Leute mit einem Wort sagen sollen, was sie am meisten hassen, dann sagen sie 1968. Alice Weidel, ein Phänomen, die Frau. Ihre ganze Lebensweise ist ohne 1968 überhaupt nicht erklärbar. Sie ist in ihrer Lebensweise ein Kind von 1968. Sie lebt in einer offen lesbischen Beziehung mit einer dunkelhäutigen Partnerin zusammen, Ausländerin, hat Kinder adoptiert, hetzt gegen Genderwahnsinn und 1968. Deswegen ist es interessant, sich das 1968 nochmal anzugucken, was damit verbunden wird, was eigentlich mit 1968 und den Nachfolgejahren so an Neuem in die Welt kam. Klar, die 68er Bewegung und das, was danach kam, hat den Kapitalismus nicht überwunden. Das ist aber kein Alleinstellungsmerkmal, das hat bisher noch niemand geschafft. Und trotzdem hat diese 68er Bewegung und die, was danach kam, sehr viel bewegt. Es war die erste globale Revolte. Es war wirklich weltweit etwas los. Es hat sich ein kosmopolitisches Bewusstsein entwickelt. In der ganzen Welt stehen wir irgendwie auf für eine bessere, menschlichere Welt. Der Gedanke der weltweiten Solidarität mit Unterdrückten und Benachteiligten hat einen riesengroßen Auftrieb erhalten und ist sehr viel stärker verbreitet bis heute. Eine Weltbewegung, Umweltbewegung, Frauenbewegung, das ist alles ohne die 68er Bewegung nicht denkbar. Auch die homosexuellen Emanzipation oder so etwas wie das gerade in den letzten Jahren deutlich gewachsene Sensibilität für Tiere zum Beispiel, das alles ist ohne die 68er Bewegung, das, was sie angestoßen hat, nicht erklärbar. Auch viel in der Medizin, Psychiatrie hat sich geändert, im Bildungswesen, in der Pädagogik. Dieses 1968 war eine kulturelle Revolution. Eine kulturelle Revolution, das, also 1968 hat auch Problematisches hervorgebracht. Ich will das hier nicht irgendwie idealisieren. Aber trotzdem, es bleibt unterm Strich eine kulturelle Revolution, die sehr viel auch zum Besseren hin verändert hat. Und wenn wir nun uns mal die Verhältnisse gerade mit AfD und Pegida und Co. anschauen, dann müssen wir einfach schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, dass diese kulturelle Revolution in der DDR gefehlt hat. Also im Westen ist es schlimm genug, aber es ist eben auffällig, dass dieses Phänomen im Osten noch viel stärker ist. Und das hat damit zu tun, dass es in der alten BRD zwei wichtige Faktoren gab, die auch in sich widersprüchlich waren und die trotzdem etwas bewirkt haben, längerfristig. Das eine war die Re-Education durch die Westmächte und das andere war eben diese 68er kulturelle Revolution. Und beides hat in der DDR gefehlt und beides, und das macht sich bis heute schmerzlich bemerkbar. Diese sogenannten Rechtspopulisten können deswegen auch einfach nicht so tun, als habe es diese Cult der Revolution nicht gegeben. Und sie haben ein instrumentelles Verhältnis zu hegemonial gewordenen Normen entwickelt. Natürlich sind sie für Frauenrechte. Wer ist denn heute noch gegen Frauenrechte oder wer traut sich zu sagen, dass er gegen Frauenrechte sei? Aber auffällig ist, dass sie für Frauenrechte nur sind, wenn es um den Islam geht. Also wenn es um die Verschleierung geht, wenn es um Zwangsheiraten geht, so, dann laufen sie auf zur Höchstform und sind die größten Kämpfer für die Frauenrechte. Für eine MeToo-Debatte haben sie aber nur Hass und Verachtung übrig. Und dann wird deutlich, dass hier die Frauenrechte instrumentalisiert werden für einen bestimmten Zweck. Genauso ist es mit Menschenrechten. Ja klar, wir sind natürlich für Menschenrechte. Aber nur, wenn es darum geht, nachzuweisen, dass Musliminnen angeblich damit nichts anfangen können. Dann sagt nämlich Gauland wörtlich, ja, die Leute wollen nicht wissen, das ist aber gegen die Menschenrechte. Die Leute wollen wissen, wer gehört zu uns und wer gehört nicht zu uns. Also man ist auch nur für die Menschenrechte, um wieder genau dasselbe zu bezwecken, nämlich nachzuweisen, dass die Muslime die eigentlich Stimmen sind. Auch hier Instrumentalisierung. Und natürlich sind sie auch gegen Antisemitismus, aber nur unter Linken und Musliminnen. Ja, und hier sind wir bei einem wichtigen, schlimmen und gefährlichen Phänomen, und das ist das antimuslimische Ressentiment. Und das ist weit verbreitet. Und das ist übrigens der Gegenbegriff zu Islamophobie. Islamophobie ist ein Unsinnsbegriff, weil er die Kritik an einer Religion unter Strafe stellt. Das antimuslimische Ressentiment, das trifft es, damit haben wir es zu tun, weil hier wird deutlich, es geht um Menschen. Es geht um Ressentiment und Diskriminierung von Menschen. Und das sind zwei Paar Stiefel. Und dieses weit verbreitete antimuslimische Ressentiment, das ist auch mehr als nur normale Fremdenfeindlichkeit, die ja schon schlimm genug ist, aber es ist mehr. Zum einen finden wir dort diesen eben behandelten verlogenen Menschenrechtsdiskurs, der uns zum Beispiel jetzt bei Menschen, die man nach Afrika zuordnet, oder bei dunkelhäutigen Menschen zuerst mal nicht so findet, wie im antimuslimischen Ressentiment. Zum anderen beinhaltet es Elemente von Verschwörungstheorie, die dann gipfeln in der Vorstellung von der Gebärmutter als Geheimwaffe des Islam. Ja, die kriegen so viele Kinder, dass absehbar ist, dass wir in 20 Jahren die Minderheit im eigenen Land sind. Also es gibt so einen Plan der Muslime oder des Islam, uns mittels Kinderkriegen in die Minderheit zu bringen. Das ist schon Element von Verschwörungstheorie. Dann gibt es eine Mischung aus Hass und Neid auf die islamistische Gemeinschaft, weil wir haben gesehen, man hasst sie einerseits, andererseits beneidet man sie aber auch. Wir haben gesehen, dass dieses ganze Weltbild und Familienbild gar nicht so weit voneinander ist. Also da ist die Familie noch in Ordnung. Da ist klar, wo oben und unten ist und dass der Vater das Sagen hat und die Rolle der Frau ist klar. Da, man beneidet sie, man hasst sie und beneidet sie. Und dieses Ressentiment hat auch speziell in Deutschland noch eine spezifisch deutsche Entlastungsfunktion. Es ermöglicht nämlich zu sagen, da schaut her, das sind doch die Antisemiten, wir doch nicht, wir sind doch die Guten, wir kämpfen doch gegen Antisemitismus. Thilo Sarrazin, der ja vor einigen Jahren sehr viel dazu getan hat, um diese hasserfüllte Debatte zu entwickeln, der spricht ja, und das sind nun wörtliche Zitate, von Menschen, die ökonomisch nicht gebraucht werden, die nur dazu taugen, mit Gemüse zu handeln und so wörtlich ständig neue Kopftuchmädchen zu produzieren. Es gab damals Umfragen vom Handelsblatt, dass 56% der Deutschen seinen Aussagen zustimmen. Wenn Sarrazin sagt, von Menschen spricht, die ökonomisch nicht gebraucht werden, dann sagt er die Wahrheit, aber auf eine ganz andere Art, als er es meint und seine Anhängerinnen es meinen. Er bringt damit aber eine Wahrheit über den Kapitalismus und die kapitalistische Krise zum Ausdruck. Ja, tatsächlich sind für den Kapitalismus immer mehr Menschen unverwertbar und werden überflüssig, weil Roboter und Computer die Arbeit besser machen. Und das spüren viele Menschen und haben mit Recht Angst, zu den Überflüssigen zu gehören. Viele haben Angst genau vor dem Abstieg, selbst zu den Überflüssigen gehören zu müssen und grenzen sich deswegen aggressiv ab von all diesen Losern, die uns auf der Tasche liegen und die zu uns reinkommen wollen. Ja, und diese Leute, die kriegen den Hals nicht voll und jagen seit Jahren eine Sau nach der anderen durchs Dorf. Kann man sich noch erinnern, wie das damals angefangen hat mit der AfD? Da ging es um den Euro. Da war der Euro das Schlimme. Da gab es diesen Professor Lucke, der damals Parteivorsitzender war, der schon lange abgesägt ist, der würde heute als Linksaußen gelten in der AfD. Dann kamen die Griechen auf einmal, die bösen Griechen, die an allem schuld sind, die uns auf den, wir müssen zahlen ohne Ende an die Griechen. Dann die Flüchtlinge, die uns bedrohen. Der Islam, was kommt als nächstes? Die Gierigen da oben, die uns bedrohen, uns ausnehmen, das haben wir schon oft. Die Juden, auch das fängt schon wieder an. Und hier sind wir beim Thema Antisemitismus. Und darüber, was denn Antisemitismus sei, gibt es ja auch sehr viele, ja, ziemlich falsche oder wenig zutreffende Vorstellungen, wonach das sei halt irgendwie sowas wie Rassismus gegen Juden oder eine Art von Vorurteil. Da ist alles immer ein bisschen was dran, aber das trifft nicht im Kern das, was Antisemitismus ist. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus. Das ist was ganz anderes, das ist notwendig. Es ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das ist Antisemitismus. Nun ist dieses Ressentiment, dieses entwickelte antisemitische Ressentiment, nicht sofort und bei jedem gleich in der Welt, sondern es kennt auch Entwicklungsstufen. Das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne ist sehr weit verbreitet. Viele Menschen durchschauen die abstrakte Herrschaft von Markt und Kapital nicht und halten die Krise für das Ergebnis der persönlichen Herrschaft bösartiger Menschen. Wer so denkt und fühlt, aber nicht im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen sich bewegt oder gar die Juden damit identifiziert, der ist noch nicht als Antisemit zu bezeichnen. Man würde dem Phänomen nicht gerecht. Aber er vertritt eine Denkensweise, die durchaus eine Nähe, eine große Nähe zum antisemitischen Weltbild hat, die anschluss- und erweiterungsfähig ist zu einem entwickelten antisemitischen Weltbild. Und diese Leute, die diese Vorstellung umtreibt, dass irgendwo da oben bösartige Menschen sind, die was völlig falsch machen und es deswegen die Krise gibt, die machen nun die konformistische Rebellion und da werden wir seit Jahren Zeugen, nicht nur in Deutschland. Konformistische Rebellion. Zu dem Begriff muss man was sagen, weil er ist ja zunächst mal völlig widersprüchlich. Wie kann das sein, dass man rebelliert und gleichzeitig Konformist ist? Wie soll das zusammengehen? Ja, und es ist ein Widerspruch. Es ist ein Widerspruch, Aber es ist ein quick lebendiger Widerspruch. Die Insassen des kapitalistischen Systems oder der Marktwirtschaft halten die Grundlagen dieses Systems in aller Regel, jedenfalls die allermeisten, für sowas wie Natur. Die Welt kann doch gar nicht anders eingerichtet sein, als so, dass wir alle unser Leben lang arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, um leben zu können. Das ist doch Natur. Wie soll die Welt anders eingerichtet sein? Wer also Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital für natürlich hält und, wie gesagt, das tun die allermeisten Menschen, der hat im Prinzip, wenn er mit Krise konfrontiert ist, von Krise betroffen ist oder durchaus auch mit Recht Angst haben muss, demnächst von Krise betroffen zu sein, im Prinzip zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren und das zu verarbeiten. Entweder er nimmt alles hin und sagt, ja, so ist die Welt. Ich kann es nicht ändern. Es ist ja Natur, weil Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital hinterfragt er nicht, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Die Welt kann nur so eingerichtet sein. Die Welt ist schlecht, so ist es. Ich muss sehen, wie ich mich einrichte, wende mich vielleicht irgendwelcher esoterischer Heilslehre zu oder muss sehen, wie ich da zurechtkomme. Das ist die eine Möglichkeit, die der Insasse hat. Die andere Möglichkeit ist, er rebelliert und fantasiert sich schuldige Bösewichter und Verschwörungen zusammen. Weil an den Grundlagen der ganzen Veranstaltung namens Kapitalismus kann es ja nicht liegen. Die hält er für Natur. Also muss es schuldige Bösewichter und Verschwörungen geben, die an allem schuld sind. Und die dermaßen Rebellierenden fordern dann autoritäre Krisenlösungen anstatt grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen hin zum Besseren und versinken schlimmstenfalls im antisemitischen Vernichtungswahn. Die Juden sind an allem schuld, die Juden sind unser Unglück. Man muss sie beseitigen, damit es uns wieder gut geht. Die Shoah war die voll entwickelte konformistische Rebellion. Und spätestens jetzt sind wir beim rechtspopulistischen Antisemitismus. Und ich habe schon gesagt, ich habe ein Problem mit dem Begriff Rechtspopulismus, der ist mir viel zu verharmlosend und zu ungenau. Ich spreche lieber vom prä- oder protofaschistischen Antisemitismus. Wobei ich auch mit dem Begriff noch nicht ganz glücklich bin. Können wir vielleicht nachher diskutieren, ich mache noch ein Diskussionsangebot. Ich habe aber auch nirgendwo noch den Begriff gefunden, der mich völlig überzeugt. Müsste man, glaube ich, weiter dran arbeiten. Aber auf jeden Fall finde ich protofaschistisch schon mal ein ganzes Stück treffender als rechtspopulistisch. Ja, das sind die Leute, die dann hier demonstrieren und sagen, ja, der Judenhass, der ist ja nur importiert. Wir sind doch alle gut, das sind doch alles nur die Flüchtlinge und die Asylanten und die sind schuld. Jan Riebe vom Bündnis, vom Netz gegen Nazis hat, glaube ich, das Verhältnis von AfD zum Antisemitismus ganz gut beschrieben. Hier Zitat, die AfD ist keine genuin antisemitische Partei. Durch ihre Inszenierung als neue Partei, die als einzige die Interessen des Volkes gegen das politische System, das Establishment, die Mächtigen und die Lügenpresse vertritt, bietet die AfD viele Identifikationsangebote an Personen mit einem antisemitischen Weltbild. Diese sind dementsprechend auch zahlreich in der Partei vertreten. Also natürlich ist die AfD jetzt nicht, sagt nicht wie die NSDAP, die Juden sind unser Unglück, das ist klar, aber wenn man sich anguckt strukturell, dann gibt es doch Schnittmengen. Das ist auch belegbar. Das ist eine aktuelle Umfrage, ein halbes Jahr alt, wo Menschen nach Parteianhängerschaft befragt werden, ob sie dem Satz, Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss, zustimmen oder nicht. Und man sieht, kann man es lesen, oben CDU, dann SPD, FDP, Grüne, Linke und unten die AfD. Der rote Balken heißt ja, der blaue Balken heißt nein. Man sieht bei allen Parteianhängerinnen eine erschreckend hohe Zustimmungsrate, aber bei der AfD nochmal ganz deutlich wesentlich höhere. 55% aller Anhängerinnen der AfD sind der Meinung, Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss. Ja, Björn Höcke der vom Holocaust-Merkmal als Denkmal der Schande spricht und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert, spricht von einer transatlantischen Elite, die eine neue Weltordnung will. Man hört die antisemitische Schiffer, die Ostküste der USA, die Welt neu ordnen wollen. Jens Mayer, AfD-Bundestagsabgeordneter, der Mann ist Richter. Er ist Richter. Ich erkläre hier mit diesem Schuldkult für beendet, für endgültig beendet. Alexander Gauland, nicht irgendwer, der Parteivorsitzende, will stolz sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in beiden Weltkriegen und hält die 12 Jahre Nazizeit für einen Vogelschiss der Geschichte. Nicht irgendeiner, sondern der Parteivorsitzende. Diese Hasskarikatur erschien kürzlich auf der Seite des Bundestagsabgeordneten Peter Bistron. Sie soll darstellen Annetta Kahane, die Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, die in diesen Kreisen ganz besonders verhasst ist. Sie ist Jüdin und man sieht auf dieser Karikatur diese boshaft, karikaturhaft, typisch jüdischen, also diese Nase, die Lippen, man sieht, das ist eine antisemitische Karikatur. Noch dazu ist sie als bolschewistische Offizierin, Kommissarin dargestellt. Team Bistron. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon in Baden-Württemberg hält die vorhin benannten Protokolle der Weisen von Zion für echt, spricht von den talmudischen Ghetto-Juden als dem inneren Feind des christlichen Abendlandes. Der Mann ist immer noch Landtagsabgeordneter, er ist immer noch in der AfD und sein stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag von Baden-Württemberg, Herr Sense, vermag keine antisemitischen Aussagen bei Herrn Gedeon zu finden. Einige AfD-Politikerinnen versuchen sich als große Freunde Israels aufzuspielen und das ist ein Problem und das muss man durchschauen und das geht hin bis in manche, ja, wie soll ich sagen, vermeintliche oder ehemalige ideologiekritische Kreise, die meinen, da sei doch was dran an dieser angeblichen Israel-Solidarität mancher AfD-Politikerinnen. Dieses Bild, aufgenommen im Landtag von Baden-Württemberg, zeigt eigentlich alles über diese vermeintliche Israel-Solidarität. Wir sehen hier einen anderen AfD-Abgeordneten, nämlich Daniel Rottmann, der demonstrativ mit einem I like Israel-T-Shirt im Landtag auftritt und eben jenem Wolfgang Gedeon, seinem Parteikollegen, in freundschaftlicher, männlicher Verbundenheit fest die Hand drückt. Das zeigt eigentlich, dieses Bild sagt eigentlich ziemlich alles. Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2016 hat auch nochmal Antisemitismus nach Parteienpräferenz abgefragt. Und es ist immerhin erfreulich, dass sie da etwas macht, was sie seither nicht gemacht hat, nämlich dass sie nicht nur nach dem klassischen Antisemitismus fragt, sondern auch speziell nach dem Israel-bezogenen Antisemitismus. Und wir sehen auch hier, dass die Zustimmungen in allen Parteien erschreckend hoch sind, aber dass sie bei den AfD-Anhängern deutlich größer sind. Auch was den Israel-bezogenen Antisemitismus angeht, 47% aller AfD-Anhängerinnen vertreten ihn. Und das weiß man in Israel auch. Der ehemalige Botschafter Hadas Handelsmann und auch der neue Issacharow, der im Prinzip dasselbe sagt, Zitat Hadas Handelsmann, mit großer Skepsis beobachte ich, wenn Menschen, die auf der Straße offen gegen Flüchtlinge protestieren, plötzlich israelische Flaggen schwenken. Das war in jüngster Zeit gelegentlich zu beobachten. Ausländerfeindliche Menschen sprechen von uns Juden und Christen und bezeichnen den Islam als gemeinsamen Feind. Das ist Unsinn. In Israel beobachtet man die AfD und die Aktionen gegen die AfD in Deutschland sehr genau. Hier ein Ausschnitt aus der Times of Israel. Ja, und was es heißt für Jüdinnen und Israel, wenn diese Rechtspopulisten dann regieren, diese Protofaschisten dann regieren, das sieht man sehr deutlich an den Regierungen in Polen und in Ungarn. Polen erließ ein Gesetz, wonach es strafbar ist, über die Beteiligung von Polen am Holocaust zu reden. Ja, und Viktor Orban, der geliebte Chef der ungarischen Regierung, der von Protofaschisten, ja, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, ja weltweit geliebte Chef der ungarischen Regierung, der redet über seinen Gegner so, und das ist jetzt wörtliches Zitat: Der Gegner kämpft nicht mit offenem Visier, sondern versteckt sich. Er ist nicht national, sondern international. Er glaubt nicht an Arbeit, sondern spekuliert. Er ist rachsüchtig und attackiert immer das Herz. Hier sind die antisemitischen Chiffern unüberhörbar. Dieses Weltbild, das viele Rechte weltweit, auch die Anhängerinnen der AfD haben, ist hier eigentlich ziemlich gut in dieser irren Karikatur zum Ausdruck gebracht, die hier von der AfD Salzgitter auch verbreitet wird. Wir sehen hier auf dieser Karikatur links Obama, rechts davon George Soros, denn es geht Orban um diesen George Soros, dieser Gegner. George Soros ist ein jüdischer Milliardär, der mit einem Teil seines Geldes zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützt, zum Beispiel für Frauenrechte, für demokratische Rechte, für Minderheitenrechte. Wir sehen also auf dieser Karikatur links Obama, rechts eben diesen George Soros, in der Mitte den Teufel, rechts vom Teufel Frau Merkel und ganz rechts Erdogan. Und Obama sagt, haha, ich habe Libyen und Syrien zerstört und damit den Migrantenstrom losgetreten. Und der jüdische Milliardär Soros sagt, ja, und ich organisiere und finanziere die Schlepperbanden und die NGOs, damit die ganzen Migranten illegal nach Europa bringen. Und Merkel sagt, ja, und ich habe das Grundgesetz gebrochen und sorge dafür, dass Hunderttausende über unsere Grenzen kommen. Und der Erdogan sagt, und ich schaue zu, dass der Migrantenstrom nicht versiegt, weil ich Europa islamisieren will. Und der Teufel freut sich und sagt, besser hätte ich es nicht hingekriegt. Das ist tatsächlich das Weltbild vieler Menschen. Vieler Menschen. Das ist das Weltbild. Auf diese Person, George Soros, diesen jüdischen Milliardär, der mit seinem Geld eine neue Weltordnung einführen will, auf diese Person richtet sich der Hass aller rechten Rechtspopulisten, Protofaschisten weltweit, kann man sagen. Das ist interessant. Und nun sagen welche, naja, das mögen welche sein, so Höcke und so, aber zum Beispiel, nehmt doch mal den Meuthen, der Jörg Meuthen, das ist doch nun eher so ein, vielleicht ziemlich konservativ, aber doch irgendwie Demokrat, und der ist doch nicht so. Ja, also Meuthen, Soros, er redet im Prinzip genauso wie Orban. Sozis und Soros vereint im Kampf gegen unsere Bürgerpartei, so Meuthen. Und hier jetzt Zitat, alles Jörg Meuthen. Soros enormes Vermögen wird auf fast 25 Milliarden geschätzt. Dieses Geld nutzt Soros nun, um demokratisch nicht legitimierte Organisationen zu unterstützen, damit sie in die demokratisch legitimierte Willensbildung einzelner Länder eingreifen, mit dem Ziel, die Vorstellungen von Soros in reale Politik umzusetzen. Hierzu bedient er sich insbesondere seiner Open Society Foundations, die nach Meinung nicht weniger Kritiker eine neue Weltordnung herbeiführen möchten. No Borders, No Nations, so rufen es gerne sogenannte Aktivisten, die im Dunstkreis von Herrn Soros agieren. Ein gern gehörter Kampfruf übrigens auch auf Antifa-Kundgebungen. Ja, und dieser Orban ist nicht nur bei der AfD und Anhängerinnen beliebt. Hier Dobrindt Seehofer mit ihrem Freund Orban. Orbán bekam ja bei der letzten Wahl 70%. Seine Partei hat 50% der Stimmen gekriegt und eine Partei, die noch weiter rechts steht, hat weitere 20% gekriegt. Das muss man, darüber muss man sich auch klar sein. In einer demokratischen Wahl haben sich 70% der Ungarn für den Weg in den Faschismus entschieden. Das muss einem klar sein. Das hat Massenbasis. Ja, und der damalige noch CSU-Chef und immer noch Bundesinnenminister Seehofer freut sich über den Wahlsieg von Ungarns Regierungschef Viktor Orbán. Es ist ja wiederholt ein sehr deutlicher Wahlsieg. Die AfD ist die Speerspitze der Konformistin-Rebellion, aber bei weitem nicht ihr einziger Repräsentant. Das Problem ist wesentlich größer als nur die AfD. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Die AfD treibt seit Jahren alle anderen Parteien vor sich her. Alle Parteien haben, die eine mehr, die andere weniger, Positionen geräumt und haben sich nach rechts entwickelt, unter dem Druck der AfD. Wie ist das möglich? Das ist nur deswegen möglich, weil die anderen Parteien ganz genau wissen, dass in ihrer Anhängerschaft durchaus auch solches Gedankengut auf fruchtbaren Boden fällt. Anders wäre es nicht erklärbar, dass die AfD die anderen vor sich vorhertreiben kann. Uni Leipzig, Untersuchung 2016. Die Leute kriegen 4 Aussagen vorgelegt und sollen sie nun nach dem bekannten Muster bewerten. Stimme überhaupt nicht zu, stimme voll und ganz zu, so teils und so weiter. Am interessantesten ist hier die Rubrik, ich lehne völlig ab. Denn wenn ich eine Aussage nur überwiegend ablehne, dann heißt das, naja, irgendwas könnte ja vielleicht doch dran sein. Oder in einer zugespitzten Situation könnte ich mir es vielleicht doch nochmal anders überlegen. Die Aussage im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, lehnen nur 60% aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Das lehnen nur 38% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Das lehnen nur 57% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Das lehnen nur 21% aller Deutschen völlig ab. Wir haben es mit einer gefährlichen Mixtur in weiten Teilen der Bevölkerung zu tun, die weit über die 14% AfD-Wähler noch hinausgeht. Eine Mixtur aus Ressentiment, aus Abstiegsängsten und aus Facebook und Co. Weil im Grunde genommen gab es solche Denkhaltungen großer Bevölkerungsteile eigentlich schon immer. Das ist nichts Besonderes Neues. Das Neue ist, dass seitdem jeder Facebook kann, man sich gegenseitig unmittelbar in seinem Ressentiment bestärken kann und man die Medien gar nicht mehr dafür braucht und dann die Vorstellung von der Lügenpresse entsteht, weil die nicht immer alles das sagt, was wir glauben, und man sich gegenseitig im Ressentiment bestärken kann über die sozialen Medien. Und das macht dieses Phänomen noch eben viel gefährlicher als früher, obwohl es früher im Prinzip auch schon da war. Ja, der Fairness der Zivilisation ist dünn. Die sogenannte Flüchtlingskrise, die natürlich nie eine Flüchtlingskrise war, weil sie nicht von den Flüchtlingen verursacht wurde, sondern von der rassistischen Reaktion großer Teile der Bevölkerung auf die Flüchtlinge. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat offengelegt, was jahrzehntelang halbwegs unter der Decke blieb. Der Weg in einen neuen Faschismus hat millionenfache Massenbasis. Und das nicht nur unten. Wir haben gerade in letzter Zeit zunehmend Anzeichen für ein sich entwickelndes Bündnis aus Mob und zumindest Teilen der Elite. Im Sommer des Jahres hat die Zeit, und die Zeit hält nun sehr viel auf sich als linksliberales, demokratisches, fortschrittliches Blatt. Das intellektuelle Magazin, die intellektuelle Wochenzeitung Deutschland mit hohem intellektuellen Anspruch, hoher Auflage. In der Zeit erschien so als Diskussionsbeitrag allen Ernstes ein Text, ob man denn nicht die Leute im Mittelmeer alle ertrinken lassen soll. Wäre es nicht klüger, sie einfach ertrinken zu lassen? Also nicht irgendwo bei einer Pegida-Kundgebung, sondern in der Zeit. Hier sehen wir die Innenminister von Italien, Österreich und Deutschland, Salvini, Kickl, Seehofer. Ja, man kann nun gar nicht sagen, ja, wenn man eine Bildunterschrift, die gehen ja normal von links nach rechts, hier müsste man sagen, also von rechts über noch rechter bis nach ganz rechts. Man muss sich diesen Fall Maaßen nochmal vor Augen führen, was das eigentlich geheißen hat. Ein Geheimdienstchef hat ganz offen sympathisiert mit Rechtspopulisten, Protofaschisten, Halb-Ganzfaschisten, hat ihnen ganz offensichtlich zugearbeitet und der Innenminister, sein Chef, deckt ihn. Deckt ihn, solange es geht, und befeuert den Mob noch, indem er sagt, ja, wenn ich nicht Minister gewesen wäre, hätte ich in Chemnitz auch mit demonstriert. Das sind präfaschistische Zustände. Präfaschistische Zustände. Rechtsstaatliche Verhältnisse sind gefährdet, nicht nur irgendwo auf der Welt, sondern durchaus auch in Deutschland, jedenfalls in Ansätzen. Dass sich die Präsidentin eines Oberverwaltungsgerichts an die Öffentlichkeit wendet, ist außerordentlich selten. Die Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts von Nordrhein-Westfalen hat das gemacht. Man erinnert sich an den Fall, dass Behörden in Nordrhein-Westfalen eines Anschlags Verdächtigten ausgewiesen haben. Und um das machen zu können, dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ganz offensichtlich und bewusst Informationen vorenthalten haben. Die Justiz wurde ausgetrickst von den Behörden. Das gefährdet rechtsstaatliche Verhältnisse. Und der immer noch amtierende Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herr Reul, sagt dann, ja, Richter sollen immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Das heißt, nicht das Recht regiert, sondern das gesunde Volksempfinden. Der Mann ist immer noch Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Der österreichische Innenminister Kickl, das war vor 2 Tagen gegen die österreichische Presse, der hat im Prinzip genau dasselbe gesagt. Ich bin immer noch der Meinung, sagt er, das Recht müsse der Politik folgen und nicht die Politik dem Recht. Also, bürgerlich-rechtsstaatliche Verhältnisse sind zunehmend gefährdet und das sieht man natürlich ganz besonders in Polen und Ungarn, wo solche Parteien regieren. Übrigens Länder, in denen der Anteil von Musliminnen an der Bevölkerung so ungefähr bei 0,1% liegt, das nur nebenbei. Angriff auf die unabhängige Justiz und Gewaltenteilung, auf Oppositionsparteien, Menschenrechtsorganisationen, auf die Meinungsfreiheit, auf oppositionelle Medien, es geht Schritt für Schritt weiter mit Massenbasis. In dieser Bewegung, in dieser konformistischen Rebellion steckt ein großes Gewaltpotenzial nach innen wie nach außen. Mehr als 25.000 Menschen befinden sich auf Feindeslisten von Rechten allein in Deutschland, die nun wirklich mit Name und Hausnummer, Telefonnummer, 25.000 Menschen auf Listen festgehalten, davon weiß man, vielleicht sind es noch mehr, für den Fall X. Klar, was die vorhaben mit diesen Menschen im Fall X. Aber dieses Gewaltpotenzial richtet sich auch nach außen. Also die ÖVP-FPÖ-Regierung in Österreich rührt ein Thema wieder an, von dem man doch nun wirklich gedacht hat, es sei nun wirklich endlich erledigt, nämlich die leidige Südtirol-Frage, und zündelt und bietet nun an, dass Südtiroler, das ja seit 100 Jahren zu Italien gehört, dass Südtiroler nun auch die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen dürfen. Und natürlich wehren sich die italienische populistische Regierung dagegen, und man sieht an diesem Beispiel, dass diese Entwicklung rechtspopulistischer Regierungen überall, ich zuerst, natürlich auch international ein großes Gewaltpotenzial hat. Jedes 12-jährige Kind versteht im Prinzip, wohin eine Welt, in der sich jeder gegenseitig einmauert, führt. Ich zuerst, das ist der Stoff, aus dem letztendlich Kriege gemacht sind. Das ist nicht schwer zu verstehen. In der lobenswerten Argumentation gegen die AfD spielt dieses Argument eine große Rolle, insbesondere von Linken, auch von Gewerkschaften. Ja, Leute, schaut euch doch mal an, das Programm der AfD, sie sind neoliberal, das sieht doch mit Arbeitnehmerrechten überhaupt nicht gut aus, sie sind kalt und unsozial. Das trifft in Teilen auf jeden Fall zu, und ich bin auch der Meinung, das muss man auch machen, das ist auch richtig, das zu machen. Trotzdem ist die Frage, reicht das wirklich aus? Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist das eigentlich so abschreckend für viele? Hier sehen wir die Entwicklung der AfD-Wähler und die Entwicklung der Arbeitslosigkeit zwischen 2013 und 2018. In dieser Zeit steigt der Anteil der AfD-Wähler von 5% auf 14%, während gleichzeitig der Anteil der Arbeitslosen von knapp 8% auf gut 5% sinkt. Die Forderung, bezahlbare Wohnungen, höherer Mindestlohn, mehr Kindergartenplätze, die sind auf jeden Fall immer richtig. Die bedürfen keiner weiteren Begründung, dafür muss man auch kämpfen. Die Begründung, weil der Mensch ein Mensch ist, reicht vollkommen aus. Nur, man muss sich darüber im Klaren sein, dass sich diese Forderungen auch wunderbar kombinieren lassen mit Flüchtlinge raus. Ja, das wollen wir alles haben, das wollen wir aber haben, aber nur für Deutsche. Und das ist nicht kalt und unsozial, das ist nationalsozial. Und die Kräfte, auch in der AfD, die in diese Richtung gehen, werden immer stärker. Ja, es gibt Auseinandersetzungen in der AfD zwischen den Neoliberalen und den Nationalen, aber die werden stärker. Nicht nur in der AfD, schaut euch das Programm des Rassemblement National in Frankreich, früher Front National, an. Rente mit 60, 35 Stunden Woche. Sozialprogramme für einkommensschwache Familien und. National, sozial. Björn Höcke, Zitat: Wir werden uns verstärkt der kleinen Leute einnehmen und die sozialen Errungenschaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung gegen die zerstörerischen Kräfte des Raubtierkapitalismus verteidigen. Guido Reil in Essen, man könnte sagen, sozialdemokratisches Urgestein im Ruhrpott, Ratsherr, Betriebsrat, 26 Jahre SPD, jetzt bei der AfD. Vertritt die Interessen der kleinen Leute, statt sie zu verraten. Das sind Zahlen vom DGB selbst. Im oberen Balken sehen wir die Verteilung der Wählerinnen, der Wählerstimmen bei der letzten Bundestagswahl. Wir sehen, die AfD hat im Durchschnitt 12,6% Stimmen gekriegt. Der untere Balken zeigt das Abstimmungsverhalten der Gewerkschaftsmitglieder. Unter Gewerkschaftsmitgliedern kriegt die AfD 15%, deutlich mehr. Auch das ist keine Überraschung. Ich mache seit Jahrzehnten Gewerkschaftsarbeit, und das war schon in den 70er Jahren so, dass auch unter Gewerkschaftsmitgliedern sehr viele, überdurchschnittlich viele Kolleginnen ziemlich üble Ansichten, rechte Ansichten hatten. Der Unterschied zu heute ist wenigstens der, dass es der DGB endlich mal zur Kenntnis nimmt. Er hat es nämlich jahrzehntelang einfach weggeleugnet und wollte es nicht wissen. Jetzt nimmt es der DGB wenigstens mal zur Kenntnis. Ja, das ist schon mal was, aber damit ist das Problem natürlich noch lange nicht gelöst. Das Nationalsozial hat viele Gesichter, viele versuchen sich daran, weil sie genau diese Sprengkraft der Verbindung von National und Sozial auch spüren. Diese ringslechte Querfront, für die niemand mehr steht in Deutschland als eben Sarah Wagenknecht, wo man oft nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt rechts, was ist jetzt links. Mit ihren Äußerungen, zum Beispiel, wer das Gastrecht missbraucht, hat das Gastrecht eben auch verwirkt und. Sie setzt ja immer wieder diese Duftmarken in diese Richtung. Frau Gepetri, die jetzt zwar nicht mehr in der AfD ist und mit ihrer Kleinpartei auf eine neue Chance hofft, bietet ganz offen Wagenknecht den Schulterschluss an, sagt, das passt zusammen, lass uns doch zusammengehen. Und das ist auch in vieler Hinsicht gar nicht falsch. Oder diese neue Regierung in Italien, diese ja, Panpopulismus ist eigentlich ein ganz guter Begriff für linkspopulistische Fünf-Sterne, rechtspopulistische Lega. Da haben wir schon die ringslechte Querfront an der Regierung. Inwiefern taugt der Faschismusbegriff zur Erklärung dieses Phänomens, das meistens mit Rechtspopulismus behandelt wird? Ich sagte vorhin schon, ich rede lieber von Prä- oder Protofaschismus, weil ich glaube, das trifft es auf jeden Fall deutlich besser als Rechtspopulismus. Allerdings bin ich auch noch nicht ganz glücklich mit dem Begriff, habe auch noch nicht gefunden, dass jemand den Begriff hätte, den ich nun hundertprozentig für gut finde. Und deswegen biete ich auch nochmal zur Diskussion an. Richtig ist auf jeden Fall, dass es sich hier natürlich um keine faschistischen Parteien alten Stils handelt. Das ist klar. Also keine Massenaufmärsche, Fackelzüge, stramm organisierte Jugendorganisationen. Das alles nicht. Aber wir haben doch viele Parallelen. Einmal die konformistische Rebellion, die die Grundlage für den Aufstieg dieser Parteien ist. Ein wahnhaftes Weltbild, das von ihren Anhängerinnen geteilt wird, eine hohe Gewaltaffinität, ein großes Kriegspotenzial, der Kampf gegen Gewaltenteilung und Meinungsfreiheit, also gegen bürgerlich-rechtsstaatliche Verhältnisse, die Imagination vom homogenen Volk, das sich gegen die Volksfeinde, die nicht dazu gehören, zu wehren hat. Die Konstruktion des geliebten Führers und der Fans. Die großen Führer, die entstehen ja nur, weil sie die Fans haben. Die Fans sind das eigentliche Problem, sonst könnten es die Führer gar nicht geben. Ja, und all das mit Massenbasis, und das sind schon ein paar ins Auge stechende Parallelen zum Faschismus. Dritter Teil, was tun? Also natürlich gegen diese ringslechte Querfront auftreten, das ist ganz wichtig. Wenn man anfängt als Linker zu reden wie Rechte, dann macht man das Problem noch viel größer, weil man die Rechten natürlich dann noch ruffähiger macht. Das geht überhaupt nicht, man muss dagegen halten. Also hier, das ist der Untergang eigentlich einer emanzipatorischen Linken, wenn ein Gauland Folgendes sagen kann. Interview, die Zeit, Gauland, was ist der Unterschied zwischen Ihnen und Wagenknecht, Gauland, dass er in der falschen Partei ist. Und macht Gauland natürlich damit ein bisschen Politik, aber dass er da einen Ansatzpunkt hat, daran ist auch Wagenknecht selbst schuld. Und dass er da Ansatzpunkte findet, das ist allalong der Untergang einer emanzipatorischen linken Partei. Vielleicht einer Partei, die sich noch die Linke nennt, aber die auf jeden Fall nicht emanzipatorisch ist. Dem Bündnis von Mob und Elite entgegentreten, das sich jedenfalls nicht die Elite, aber Teile der Elite, die zunehmend anfällig werden und reden wie die Protofaschisten, ist der nächste Punkt. Und dann ganz wichtig, gerade für Linke, über Köln reden. Die Kölner Silvesternacht war ein wichtiges Ereignis, das diesen rechten Protofaschisten-Diskurs nochmal nach vorne gebracht hat. Und die Reaktion der Linken war eigentlich ziemlich hilflos und defensiv. Ziemlich hilflos und defensiv. Gut, der Verweis auf Oktoberfest, was da passiert, war natürlich nicht falsch, aber das hat bei weitem nicht gereicht. Weil Tatsachen abstreiten ist das Dümmste, was man machen kann. Man muss sich der Realität stellen, sonst wird man untergehen. Und man könnte eigentlich Tatsachen schon lange kennen. Das hier ist zum Beispiel ein Bericht von Spiegel Online von 2014, also lange vor der Kölner Silvesternacht. Ein Bericht, wie es einer jungen Frau ergeht, die über eine Nilbrücke läuft in Kairo und das filmt und dann auch auf YouTube stellt. Ganz erschütternd, wie es dieser Frau geht. Ja, sie hat es heimlich gefilmt. Es läuft nur über eine Nilbrücke. Sexuelle Belästigung ist in Ägypten ein weit verbreitetes Problem, das alle Frauen betrifft, Ausländerinnen wie Ägypterinnen, jung und alt. Immer wieder kommt es dabei auch zu Übergriffen oder sogar Vergewaltigungen. So, das kann man wissen. Und das dann einfach abstreiten und sagen, ja, Oktoberfest und so weiter, das ist zu defensiv. Nein, man muss den Tatsachen ins Auge sehen. Und ich empfehle auch hier eben Ahmad Mansur, auch mit seinem Buch Generation Allah, sehr lesenswert. Und da gibt es einen Text von diesem Ahmad Mansur in der Taz, indem er sich direkt an Linke wendet. Und dieser Text ist absolut Pflichtlektüre für jede Linke und für jeden Linken. Ich lese die zentralen Stellen jetzt vor, alles Zitat Ahmad Mansur. Wir sind nicht eure Kuscheltiere. Also wir Muslime sind nicht die Kuscheltiere von euch gutmeinenden Linken. Zitat. Traditionelles Islamverständnis befördert sexuelle Tabus und sexuelle Gewalt. Es hat enormen Einfluss auf das Verhalten der Geschlechter zueinander. Was in der Kölner Silvesternacht passiert ist, hat sein Vorbild auf dem Kairoer Tahrirplatz und anderswo. Von der religiösen Tradition zur sexuellen Abstinenz gezwungene junge Männer greifen auf Frauen in der Öffentlichkeit zu. Das festzustellen, ist nicht rassistisch, sondern ein Fakt. Wir, die Muslime, haben das Problem. Die Kritischen unter uns benennen es und brauchen die Solidarität der Demokraten im Land. Von der AfD, von Pegida, wollen wir sie nicht, denn sie ist keine. Eine offene, tabufreie Debatte wird zu Lösungen führen, zum Nachdenken und zu besserer Prävention. Und sie wird die Rechtsradikalen und die Islamisten schwächen. Ahmad Mansur, Taz, 9.07.2016. Wir sind nicht eure Kuscheltiere, Pflichtlektüre für alle Linken. Oder man könnte auch sagen, die Wahrheit wird uns befreien und nur die Wahrheit wird uns befreien. Kompromisslos gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Faschismus. Und selbstverständlich auch dann, wenn das von Musliminnen und Migranten vertreten wird. Selbstverständlich. Und da muss man auch sagen, Antifa hat Hausaufgaben. Also, Antifa, ich habe nicht den Überblick über Antifa generell, aber ich habe doch den Eindruck, dass Antifa häufig doch eine ziemlich weiße deutsche männliche Mittelschichtsveranstaltung ist. Und dass Antifa jedenfalls oft die Gesellschaft, wie sie real sich nun darstellt, schon seit Jahrzehnten, sehr wenig bis kaum abbildet. Musliminnen oder Menschen die von muslimischen Communities geprägt sind und Nicht-Musliminnen zusammen gegen Moslemhass und Islamismus. Ist doch klar. Ich finde hier, das, was die Antifa sah, macht ganz gut. Wie gesagt, ich habe nicht den Überblick. Das gibt es andernorts sicher in der einen oder anderen Form auch. Aber ich glaube, das, was die Antifa Saar zum Beispiel macht, ist sehr vorbildlich. Da machen nun Leute seit Jahren eine wirklich sehr effektive und gute Arbeit. Und den einen sieht man an, dass ihre Großmutter wahrscheinlich irgendwo im Saarland geboren ist, und den anderen sieht man an, dass die Großmutter vielleicht irgendwo in Anatolien geboren ist. Was für ein lächerlicher, oberflächlicher Unterschied. Und die machen seit Jahren sehr gute antifaschistische Arbeit miteinander. Und da kommen dann zum Beispiel auch solche Aktionen heraus, wie auf diesem Bild zu sehen ist: No Dschihad, Stop Boko Haram, Stop Al-Qaida, Hamas, ISIS. Kein Kompromiss mit der Barbarei, Islamismus bekämpfen. Das gehört auch zu Antifa. Sollte zu Antifa gehören. Bei dieser ganzen Debatte gilt es, eines zu bedenken. In Deutschland leben heute ungefähr 5 Millionen Menschen mit muslimisch geprägtem Hintergrund. Und es leben 78 Millionen Menschen mit nicht muslimisch geprägtem Hintergrund. Selbst wenn diese 5 Millionen es wollten, wären sie gar nicht in der Lage, in diesem Land einen neuen Faschismus zu etablieren. Sie wollen es nicht alle, aber selbst wenn sie es wollen. Aber die 78 Millionen, die haben das Potenzial dazu. Die 78 Millionen haben das Potenzial, und unter einem erschreckend großen Teil dieser 78 Millionen entwickelt sich äußerst Bedenkliches. Das Hauptproblem ist immer die Mehrheitsgesellschaft. Wenn wir über die Türkei reden würden, würden wir über andere Verhältnisse reden. Da würden wir natürlich viel, viel mehr über Islam, die Gefahr vom Islam, weil da ist die reden müssen, weil da ist die Mehrheitsgesellschaft islamisch geprägt. In Deutschland ist die Mehrheitsgesellschaft nicht islamisch geprägt. Die Mehrheitsgesellschaft ist immer das Hauptproblem. Ja, was tun? Gegen mobilisieren. Wenn in einer Gesellschaft ein menschenfeindlicher Pol heranwächst, dann muss ein menschenfreundlicher Pol entstehen und dagegen halten. Das ist im Grunde das Allerwichtigste. Nicht verstehen, Verständnis haben für die Sorgen und Nöte, mit ihnen reden, sondern polarisieren. Wenn kein Gegenpol entsteht, dann ist eigentlich die Auseinandersetzung schon weitgehend verloren. Das schlechte Beispiel ist Österreich. In Österreich, wo die FPÖ ja schon viel länger eine Rolle spielt, wo so über die Jahre und Jahrzehnte ein Gewöhnungsprozess eingesetzt hat. Und mittlerweile sitzen sie in der Regierung und sie haben den ganzen Sicherheitsapparat, den ganzen staatlichen Sicherheitsapparat in der Hand, die Polizei, die Geheimdienste, die Armee. Das kommt raus, wenn man einen Gewöhnungsprozess zulässt. Also Antifaschisten, Linke müssen polarisieren, den Gegenpol entwickeln und den Gegenpol laut und deutlich machen. Und das heißt, jeder menschenfeindlichen Äußerung entgegentreten, weil ja die Frage ist, ja, was kann ich denn tun? Jede und jede kann sehr viel tun, weil der Alltag ist in gewisser Hinsicht wirklich das Wichtigste. Der Alltag ist das Wichtigste. In der Straßenbahn, in der Uni, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer irgendjemand eine menschenfeindliche Äußerung macht, widersprechen. Es muss sofort Kontra geben. Und all die schwankenden Umstehenden müssen mitkriegen, so etwas bleibt nicht unwidersprochen. Das ist nicht einfach, aber das ist die Aufgabe, die jede und jeder von uns hat, im Alltag. Der Alltag ist das Wichtigste. Immer dagegenhalten. Keine einzige menschenfeindliche Äußerung darf unwidersprochen bleiben. Und alle und jeder muss konfrontiert werden mit der Frage, denkst du kosmopolitisch oder willst du dich national abschotten? Niemand darf sich vor dieser Frage drücken. Jeder muss entscheiden, auf welcher Seite stehe ich. Das hier kann ich nicht mit Zahlen belegen, das ist eher gefühlt. Ich glaube, ich liege nicht ganz falsch. Ein Drittel der Menschen ist momentan weitgehend argumentationsresistent. Du kannst eigentlich an sie ranreden, was sie wollen. Sie haben ihre Leben in ihrem Ressentiment, sind resistent. Ein Drittel schwankt und ein Drittel würde ich bezeichnen als den Gegenpol. Das sind die Leute, die sich wirklich darüber aufregen, über diese ganze Entwicklung, die Angst davor haben und die dem was entgegensetzen wollen. Und dieser Gegenpol, ich sag mal, dieser menschenfreundliche Gegenpol, das sind die wichtigsten. Und Antifa und Ideologiekritiker sollten sich auf diesen Gegenpol konzentrieren. Weil wenn auf jemand die Hoffnung beruht, dass wir rauskommen aus der Situation, dann natürlich auf diesem Gegenpol. Und dieser Gegenpol ist guten Willens und macht auch viel Vernünftiges, hat aber auch eine Reihe von Schwächen. Von Schwächen, die wir sehen müssen und die wir überwinden müssen. Die wichtigste Schwäche des menschenfreundlichen Gegenpols ist, dass es dort wenig bis gar kein Verständnis dafür gibt, was Antisemitismus und Antizionismus eigentlich ist. Das ist eine große Schwäche, die es zum Beispiel ermöglicht, dass auf einer Demonstration wie Unteilbar jetzt in Berlin mit 250.000 Menschen, wunderbar, dass es diese Demonstration gab, sehr gut, dass dann aber blind gegenüber, dass dann bei den Organisatoren, bei einem Teil der Organisatorinnen eine erschreckende Blindheit herrscht gegenüber islamistischen Antisemiten und Antizionisten. Das sind so ein Punkt, das macht diese Demonstration nicht wertlos. Sie war ganz wichtig, aber das zeigt so eine Schwäche auf, eine Schwäche, die überwunden werden muss. Antisemitismus und Antizionismus, also das Ressentiment gegen den jüdischen Staat. Ich werde jetzt auch aus Zeitgründen nicht dieses ganze Thema Israel aufmachen, habe aber hier auch Literatur mitgebracht, die ich sehr empfehlen kann zur Vertiefung. Von Tilman Tarach, Der ewige Sündenbock. Das ist ein Buch, das wirklich, da geht es um ganz konkrete Dinge und die Geschichte und die Gesellschaft Israels. Also wie war das damals im Suezkrieg 1956? Was hat es auf sich mit den Ultraorthodoxen? Was ist eigentlich die Siedlungspolitik? Was war im Libanon 82 und so weiter? Also eine sehr gute Einführung in die Politik, Gesellschaft, Geschichte Israels. Die weitere große Schwäche dieses menschenfreundlichen Gegenpols ist, dass sehr wenig Kapitalismuskritik verbreitet ist. Also sehr viele sind irgendwie gegen Kapitalismus, aber es ist doch meistens so ein Bauchantikapitalismus und das, was Kapitalismus wirklich ist, ist bei vielen wenig verstanden. Das müsste man ändern, weil es gibt bei vielen kein Verständnis dafür, was regressiver Antikapitalismus eigentlich ist, also dieser oberflächliche, personalisierende Antikapitalismus. Auch dazu habe ich ein bisschen Literatur beigebracht. Das liegt eines unserer Flyer, die hier vorne liegen. Was ist regressiver Antikapitalismus? Wäre mal ein Angebot für einen Einstieg in diese Diskussion, die dringend notwendig ist unter dem menschenfreundlichen Gegenpol, der was macht, machen will gegen AfD und Co. Ja, im Grunde genommen geht es darum. Es tauchen immer mehr solche Transparente auf, die da wirklich sehr gut sind und die auch zum Ausdruck bringen, wie erschüttert Menschen sind, dass Menschen aufwachen und sagen, das sind ja unglaubliche Zustände, ich muss mich wehren. Ich kann nicht glauben, dass ich dagegen protestieren muss, Menschen ertrinken zu lassen. Das ist genau der humane Impuls, der sein muss, der richtig ist. Und das ist auch unschätzbar, dass so viele Menschen, gerade auch junge Menschen, die vielleicht lange gedacht hatten, naja, irgendwie läuft doch alles halbwegs gut, ich muss mich nicht engagieren, jetzt aufwachen und sehen, dass sie sich engagieren müssen. Das ist der humane Impuls, der die Grundlage immer ist für jedes Engagement für eine bessere Gesellschaft. Muss man dazu sagen, ja, das ist toll, dass dich Menschenfeindlichkeit empört, mach weiter so, lass uns zusammen weiter dagegen was machen, aber menschenfreundlich geht nicht mit Kapital, Staat und Nation auf Dauer. Und deswegen wäre es vielleicht ganz sinnvoll, dass wir uns ein bisschen mehr über Kapitalstaat und Nation unterhalten und darüber unterhalten, warum diese Zustände eigentlich entstehen. Sind die vom Himmel gefallen oder haben sie Hintergründe? Und natürlich die Rechtsstaatlichkeit und die repräsentative Demokratie sind bedroht. Natürlich gilt es, die zu verteidigen in dieser Situation. Und die allerwichtigste, aktuellste Entschuldigung, Forderung im Moment ist die, Nazis raus aus Polizei, Verfassungsschutz und Ministerien. Das ist vollkommen klar, dass es hier Netzwerke gibt und das ist im Prinzip die allererste und wichtigste Forderung überhaupt. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, bestimmte Einsichten über die Rechtsstaatlichkeit zu verbreiten, weil dieser Rechtsstaat, dieser bürgerlich-demokratische Rechtsstaat, ist zwar mit Abstand die beste Staatsform, also solange die Menschen noch keine Form der Organisation gefunden haben, jenseits des Staates, die mehr Freiheit bringt, ist der bürgerliche Rechtsstaat mit Abstand noch besser als andere Formen. Es ist nicht ganz uninteressant, ob wir hier zusammensitzen können und solche Probleme behandeln können, ohne dass wir Angst haben müssen, im Folterkeller einer Geheimpolizei zu landen. Also es ist wirklich nicht ganz uninteressant. Aber natürlich ist auch der bürgerliche Rechtsstaat weit entfernt von wirklicher Emanzipation. Staat ist immer ein repressiver Herrschaftsapparat, das ist klar. Vor allem aber bedarf jeder Staat und so auch der bürgerliche Rechtsstaat funktionierender Kapitalverwertung. Weil jeder Staat lebt von Steuereinnahmen und nur wenn die Kapitalverwertung funktioniert, wird er seine Macht halten können. Da die Kapitalverwertung aber in einer sehr tiefen Krise ist, was ich jetzt hier und heute nicht weiter ausführen werde, steht dieser Rechtsstaat aus zweierlei Gründen auf schwankendem Grund. Nicht nur wegen dem Rechtspopulismus oder Protofaschismus Angriff, sondern weil seine ökonomische Grundlage selbst ins Wanken gerät mit der Krise der Kapitalverwertung. Und deswegen muss man sagen, ja, der anschwellende Faschismus, der ist eben nicht vom Himmel gefallen, sondern der ist im Schoße des vermeintlichen liberalen Paradieses herangewachsen. Im Schoße dieses Paradieses, das die Anhänger von der liberalen Demokratie und des Kapitalismus in den 90er Jahren so bejubelt haben. Das ist im Schoße eures Paradieses herangewachsen. Und wenn immer mehr Menschen Angst davor haben, zu den Überflüssigen zu gehören, dann nehmen sie etwas wahr, was tatsächlich sich abspielt in diesem Kapitalismus, dass tatsächlich von der Systemlogik her immer mehr Menschen überflüssig werden. Kapitalismus oder Kapitalismus, also der Ismus, in dem das Kapital regiert, beinhaltet, dass wir alle, jeder Einzelne, gegen jeden Einzelnen konkurrieren muss, gegeneinander um die Gunst des Marktes. Mein Gegenüber ist mein Konkurrent, entweder er geht unter oder ich gehe unter. Das ist dieses Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen ein Wolf, das im Grunde die Grundverfasstheit des Insassen des Kapitalismus sein muss, ist und sein muss. Nun ist die konkrete Gesellschaft, in der wir leben, oft überlagert, zum Glück auch überlagert, gibt es andere Tendenzen, die also Richtung Sozialpolitik, Bildungspolitik oder auch Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, die dieser Tendenz ein Stück entgegenwirken. Aber unter Bedingungen der zunehmenden Krise, wo mit Recht immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass sie auch zu den Überflüssigen gehören wollten, bricht eben diese Panik aus und dann übersetzt sich dieses Homo homini lupus konkret in, na dann sollen sie doch im Mittelmeer verrecken. Hauptsache, ich nicht. Diese Wirtschaftsflüchtlinge, was ein Begriff. Der Begriff Wirtschaftsflüchtlinge ist eine einzige Anklage gegen eine Wirtschaft, die so viele Flüchtlinge hervorbringt. Bloß keine Einwanderung in unser Sozialsystem. Soll die Welt doch draufgehen? Hauptsache, ich kann Auto fahren und habe Arbeit. So bricht sich die Grundverfasstheit des kapitalistischen Subjekts in dieser Krise durch. Und diese Subjekte wählen sich dann auch die entsprechenden Führerinnen, die dieses Prinzip, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, vertreten. Die Krise dieses Systems weltweit Ende seit 2008 nicht, seit diesem Zusammenbruch dieses weltweiten Finanzsystems. Im Grunde genommen steht dieses System vor einem unlösbaren Dilemma. Es sind offene Grenzen notwendig, weil sonst der Weltmarkt nicht funktioniert. Und ohne Weltmarkt funktioniert das System nicht. Aber wenn die Grenzen nicht geschlossen werden, dann entwickelt sich die konformistische Rebellion der Insassen dieser Gesellschaft. Und um es dann zum Schluss nochmal ganz zu personalisieren, bei der letzten französischen Präsidentschaftswahl wurde das auch an Personen ganz deutlich. Le Pen stand zur Wahl, das ist der Protofaschismus, der ringslechte Querfrontler. Mélenchon steht für Linksnationalismus. Wenn einer von den beiden gewählt worden wäre, wäre die EU schon lange weg. Und eben Macron, der für neoliberale Krisenverwaltung steht. Und zwar völlig absehbar, dass natürlich auch wenn Macron dran kommt, es nicht gut werden wird, sondern im Gegenteil, und das kriegen wir ja mit. Ja, fundierte Kapitalismuskritik ist deswegen Tagesaufgabe. Ich habe dazu auch noch abschließend zwei Literaturempfehlungen. Das eine gibt es im Moment leider nicht im Netz, aber nicht in Printausgabe, aber im Netz. Das ist das Manifest gegen die Arbeit, 40 Seiten, ungefähr PDF-Datei im Netz leicht zu finden, auf Krisis.org. Die Kritik an der Arbeit ist immer noch ein vernünftiger Zugang zu einer vernünftigen, reflektierten Kapitalismuskritik. Und das zweite habe ich mitgebracht, weil ich auch das nur andeuten kann. Das ist dieses Buch hier, Die große Entwertung von Ernst Lohhoff und Norbert Tränkle. Warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind. Das ist meines Wissens das mit Abstand beste Buch, das diese neuartige Krise des kapitalistischen Weltsystems erklärt, ohne mit einfachen Erklärungen, wie das sind ein paar gierige Bankster oder böse neoliberale Politiker, die doch, wenn sie nur wollten, alles ganz anders hätten machen können, sondern auf der Grundlage der Widersprüchlichkeit der Kapitalverwertung unter Bedingungen von Globalisierung und Mikroelektronik. Als gute Ideologiekritikerin hat man natürlich verstanden, war das nicht irgendwelche gierigen Bankster an der Krise dran schuld sind. Aber man sollte vielleicht auch verstehen, warum es zu dieser ökonomischen Krise kommt, warum es zu dieser Aufblähung der Finanzmärkte kommt. Und deswegen ist die Verbindung von Ideologiekritik und Kritik der politischen Ökonomie so wichtig. So, jetzt danke ich euch, dass ihr mir so lange zugehört habt und jetzt gerne so lange Diskussion, wie ihr wollt. Vielen Dank.